Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Muttermal. Die Zeitungen waren voll von Bürgerkriegen, Unruhen, nackten Schauspielern und anderen unansehnlichen Dingen. Ich zog es vor, in einem alten Atlas zu blättern. Das Römische Reich breitete sich auf meinem Schreibtisch aus. Der restliche Raum wurde schon bald von einem etwas zu dick geratenen Mann gefüllt. Tag. Mein Name ist Gerber. Ich habe einen Auftrag für Sie. So etwas hört unser eins gerne. Es geht um meine Tochter. Sie ist verschwunden. Tja, Töchter kommen und gehen, das war schon immer so. Sie ist aber spurlos verschwunden. Spuren hinterlassen Sie alle. Wann haben Sie denn Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen? Vor einer Woche. Ich sah sie in einer Disco, seither habe ich sie aus den Augen verloren. Wie alt ist denn Ihre Tochter? 20-jährig. Alt genug, um für den Unsinn, den sie anstellt, selber verantwortlich zu sein. Ich bitte Sie, ich bin Ihr Vater. Sind Sie da ganz sicher? Was soll das? Suchen Sie meine Tochter, den Rest können Sie ruhig mir überlassen. Der Mann machte keinen besonders sympathischen Eindruck. Ich betrachtete ein wenig die römische Landkarte und wandte mich dann wieder meinem neuen Klienten zu, der gerade dabei war, rot anzulaufen. Was ist nun? Haben Sie überhaupt Interesse an dem Fall? Sie sehen doch selber, dass ich sogar am Fall des römischen Imperiums interessiert bin. Da werde ich mich doch auch für Ihre Tochter interessieren. Gut, hier habe ich ein Foto von ihr. Zeigen Sie mal her. Nicht gerade sehr aufschlussreich. Ich weiß. Das Bild ist ein wenig verwackelt, dafür ist es erst vor einer Woche entstanden. Und wer ist der Mann auf dem Foto? Keine Ahnung. Haben Sie eine Ahnung, in welchen Kreisen Ihre Tochter verkehrt? Wie meinen Sie das? Na, wie wohl? Oder glauben Sie, dass Ihre Tochter reif fürs Kloster ist? Nein, wie gesagt, ich habe sie vor einer Disco zuletzt gesehen. Starlet heißt die Disco. Immerhin ein Anhaltspunkt. Und sonst? Wissen Sie, ob sie einen Freund hat oder etwas Ähnliches? Und Arbeit? Nein. Das heißt, sie studiert. Wunderbar. Und was studiert sie? Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus. Können Sie sich wenigstens an den Namen Ihrer Tochter erinnern? Ihren Namen? Aber selbstverständlich. Sie heißt Bianca. Das wäre immerhin schon ein Grund, um unterzutauchen. Werden Sie sie suchen? Natürlich, Herr Gerber. Und ich werde sie Ihnen frei Haus liefern. Aber wenn sie dann wieder abhaut, ist das nicht mein Bier. Verstehe. Es geht mir mehr darum zu wissen, dass sie nicht in Gefahr ist. Man weiß ja nie heutzutage. Gerber gab mir seine Adresse und verließ mein Büro. Ich legte mich ein wenig hin und machte mich dann frisch für einen Disco-Besuch. Unterwegs kaufte ich mir eine Tube Haargel und kippte es in meine Haare. Danach fühlte ich mich 2 Monate jünger. Das war immerhin nicht schlecht für den Anfang. Die Starlet-Disco war geschlossen. Ich klopfte dennoch an die Tür. Was wollen Sie denn um diese Zeit? Sind Sie die Geschäftsführerin? Sehe ich etwa so aus? Ehrlich gesagt kann ich das nicht beurteilen. Mit dem richtigen Make-up ist heutzutage alles möglich. Beleidigen lassen kann ich mich auch von meinem Mann. Ich ließ es vorerst dabei bewenden und schaute mir ein wenig die Gegend an. Es kam nichts Gescheites dabei heraus. Schließlich landete ich wieder vor der Disco. Es war mittlerweile dunkel geworden und die ersten Schlafwandler verirrten sich in das Starlet. Ich ging hinein und stellte mich unauffällig an die Bar. Hast dich wohl verirrt, hä? Wieso? Ist hier nicht das Müttergenesungsheim? Haha, eine von der komischen Sorte, hä? Vielleicht können Sie mir einen Gefallen tun. Aha, einen Gefallen, hä? Genau. Was denn für einen Gefallen, hä? Ich suche jemanden. Aha, bist auf Aufriss, hä? Hier, diese Frau auf dem Foto. Bianca? Stehst du auf die, hä? Sie kennen sie? Klar, bist fast jeden Abend hier. Nicht übel, ne? Fast jeden Abend, sagten Sie? Klar. Gestern war Bianca auch hier. Hast sie verpasst, ne? Interessant. Noch eine Frage. Was machen Sie eigentlich, wenn man Ihnen mal das Hä wegnimmt? Was denn für ein Hä, hä? Ich machte mich auf den Weg, um meinem Klienten die erfreuliche Mitteilung zu überbringen, dass seine Tochter gar nicht spurlos verschwunden war. Doch anstelle meines Klienten traf ich die Polizei an. Maloney, was für eine Überraschung. Gerade eben, als wir neben der Leiche standen, haben wir noch gerätselt, wo denn Maloney bleibt. Was denn für eine Leiche? Gerber, Anton, erschossen, aus kurzer Distanz. In der Wohnung herrschte ein ziemliches Durcheinander. Überall lagen Schubladen und Papiere herum. Der Polizist führte mich in die Küche. Dort saß eine ältere Frau, die wie in Trance eine Tasse Kaffee in ihren Händen drehte, ohne davon zu trinken. Das ist Frau Gerber. Können Sie uns vielleicht etwas zum Tathergang sagen? Ich? Nein, wie sollte ich? Ich bin ja auch gerade erst hierher gekommen. Mein Mann und ich lebten getrennt, schon seit Jahren. Verstehe. Sieht ganz nach einem Raubmord aus. Hatte Ihr Mann Wertgegenstände in der Wohnung? Nicht viel, er war nicht reich. Nun zu Ihnen, Maloney. Sie kannten den Toten. Das ist eine Übertreibung. Er stand heute Nachmittag in meinem Büro und hatte einen Auftrag für mich. Um was für einen Auftrag handelte es sich? Ich sollte ihm seine Tochter suchen, die angeblich spurlos verschwunden war. Seine Tochter? Anton hatte keine Tochter. Moment mal. Keine Tochter? Und wer ist dann Bianca? Bianca? Nie gehört, das muss ein Irrtum sein. Klingt ziemlich verwirrend. Ich hätte da auch noch etwas. Dieser Anton Gerber ist aktenkundig, Exhibitionismus. Aber das ist doch bald 10 Jahre her. Mein Mann war damals etwas verwirrt. Er hatte Alkoholprobleme. Seit wann sehen Alkoholiker Töchter statt weiße Mäuse? Nun hören Sie doch endlich mit dieser Tochter auf. Frau Gerber wird doch wohl wissen, ob Ihr Mann eine Tochter hatte. Schon möglich. Vielleicht hatte er aber auch etwas verheimlicht. Wie lange waren Sie denn verheiratet? 26 Jahre. Warum? Immerhin schon ein guter Grund, ein wenig heimlich zu sein. Diese Bianca ist nämlich erst 20-jährig. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander. Wir haben die Freiräume des anderen immer respektiert. Ich wusste über alle seine Affären Bescheid. Und er auch über meine. Sie senkte den Kopf und kam der Kaffeetasse bedrohlich näher, ohne dass es zu einer Berührung kam. Der Polizist winkte mich aus der Küche. Glauben Sie, dass da was dran ist mit der Tochter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall existiert diese Bianca tatsächlich. Und die ganze Angelegenheit ist für mich erst abgeschlossen, wenn ich mit der jungen Dame gesprochen habe. Tun Sie das ruhig, Maloney. Wir klären in der Zwischenzeit den Mord auf. Dieser Gerber hat seinen Mörder in die Wohnung hereingelassen und ist dann erschossen worden. Wir werden überprüfen, was alles fehlt in der Wohnung. Und Sie können ja in der Zwischenzeit nach dieser Bianca Ausschau halten. Und das tat ich dann auch. Die Starlet Disco war noch immer geöffnet und es herrschte ein ziemliches Gedränge. Es dauerte eine Weile, bis ich die Frau ausfindig gemacht hatte, die mir den Hinweis auf Bianca gegeben hatte. Geile Musik, hä? Schon möglich. Unser Eins hat aber auch noch andere Interessen. Immer noch auf Aufriss, hä? Ist Bianca in der Zwischenzeit aufgetaucht? Bianca? Kenn ich nicht. Aber ich bin doch auch nicht übel, hä? Was heißt das? Vorhin haben Sie Bianca noch gekannt. Die Frau auf dem Foto, ne? Hab darüber nachgedacht. Eine Verwechslung. Kann mal vorkommen, ne? Die junge Frau wollte sich nicht mehr an diese Bianca erinnern. Langsam wurde die Geschichte immer seltsamer. Es genügte offenbar nicht, dass ein Vater, der keiner war, erschossen wurde. Jetzt hatte sich auch noch die Tochter, die es nicht gab, in Luft aufgelöst. Es war Zeit, mich flachzulegen. Das tat ich dann auch. Am nächsten Morgen besuchte ich die hinterbliebene Frau Gerber. Ich war vorhin gerade bei der Polizei. Das macht nichts. Wissen Sie mittlerweile, was in der Wohnung Ihres Mannes gestohlen wurde? Nicht viel. Bloß ein Fotoapparat und ein paar wertlose Münzen. Ziemlich seltsam. Allerdings. Ich habe in der Wohnung etwas gefunden, das in der Tat sehr merkwürdig ist. Was denn? Ein altes Foto. Hier, sehen Sie. Hübsches Kind. Sind Sie das? Nein, das bin nicht ich. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Mein Mann hat es zwischen seinen Papieren versteckt, also muss es ihm etwas bedeutet haben. Moment mal, sehen Sie hier, dieses Muttermal. Ist mir auch aufgefallen. Ziemlich schneckig so auf der rechten Wange. Und das hier ist das Foto, das mir Ihr Mann überreicht hat. Verblüffend. Dasselbe Muttermal. Das ist ein und dieselbe Person, Frau Gerber. Und diese Person heißt Bianca. Und ich bin mir beinahe sicher, dass sie tatsächlich die Tochter Ihres Mannes ist. Ich verstehe bloß nicht, weshalb er mir nie etwas davon gesagt hat. Typisch, das Foto ist genauso verwackelt wie all die anderen, die mein Mann gemacht hat. Sie sagten, dass der Fotoapparat nicht mehr in der Wohnung ist. Ja. Hat das etwas zu bedeuten? Ich schaute mir die beiden Fotos noch einmal an. Der Schlüssel zu diesem Fall war ein kleines, aber auffälliges Muttermal. Und ich war mir auch sicher, dass das Muttermal etwas mit dem Mord an Anton Gerber zu tun hatte. Es war höchste Zeit, dass ich mich wieder einmal bei der Polizei zeigte. Und das tat ich dann auch. Na, Maloney, haben Sie die junge Dame schon ausfindig gemacht? Bis jetzt noch nicht. Vielleicht ist sie bei uns registriert. Man kann ja nie wissen. Kann ich mal das Foto sehen? Meinetwegen. Hier. Sie sind doch nicht etwa unter die Kinderschänder gegangen, Maloney. Ach so, hier ist das andere Foto, ziemlich verwackelt. Aber das Muttermal auf der Wange müsste doch auffallen, oder? Kein Problem, Maloney. Der Mann daneben dieser jungen Frau ist ein Kollege von mir. Ein Polizist? Einer von der Fahndung. Werde ihn gleich mal anrufen. Er holte eine Telefonliste hervor und begann umständlich zu suchen. Dabei murmelte er ständig irgendwelche Namen vor sich her. Dann endlich hatte er den richtigen erwischt. Doch anscheinend meldete sich niemand. Wie bitte? Krank gemeldet? Wie lange denn schon? 2 Tage? Kann ich seine Privatnummer haben? Moment. 45 13 4 5 1 3. Okay. Haben Sie eigentlich im Mordfall Gerber schon etwas Konkretes ermittelt? Ja. Der Täter trug eine Krawatte. Hat er etwa einen Krawattenabdruck hinterlassen? Nein, eine Krawattennadel. Und jetzt besuchen wir meinen kranken Kollegen von der Fahndung. Scheint krank zu sein. Kein Wunder, der ist ja ständig draußen an der von Bakterien verseuchten Luft. Ich stieg freiwillig in das Polizeiauto und ließ mich chauffieren. Wir landeten in der Vorstadt und schließlich vor einer Wohnungstüre. Es regte sich nichts, als wir klingelten. Scheint schwer krank zu sein, der Kollege. Schafft es nicht einmal mehr bis zur Tür. Wetten, dass da gar niemand zu Hause ist? Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass ein Polizist blau macht, oder, Maloney? Das haben wir gleich. Das will ich aber übersehen haben. Na, meinetwegen, sehen Sie weg. Ich gehe jetzt rein in die gute Stube. Rühren Sie bloß nichts an, Maloney. Wir haben in dieser Wohnung nichts verloren. Wer nichts verloren hat, kann durchaus etwas finden. Das muss ich nicht ausschließen. Also gut. Aber nur 5 Minuten. Der Polizist schaute sich 3-mal um und verrenkte dabei den Kopf so sehr, dass ich befürchtete, er würde gleich aus dem Scharnier kippen. Dann gingen wir in die Wohnung. Zuerst sahen wir nicht viel, dann immer mehr. Als ich das Licht anzündete, sahen wir beinahe alles. Was machen Sie mit dem Pulver, Maloney? Igitt, das ist ja grauenhaft. Das ist doch nicht etwa... Puderzucker. Schmeckt scheußlich. Und hier? Moment mal. Oh, erstklassig. Was ist das? Backpulver? Kokain. Erste Güteklasse. Sie nehmen mich auf den Arm, Maloney. Hier, probieren Sie mal. Schmeckt wie das Kopfwehpulver, das meine Frau immer schluckt. Ihre Frau schluckt Kokain? Wo denken Sie hin, Maloney? Sie zieht es durch die Nase. Ich hatte genug gesehen. In der Wohnung waren gut und gerne 1,5 Kilo Kokain versteckt. Der Fahnder hatte einen guten Fang gemacht. Und langsam dämmerte mir, weshalb Anton Gerber dran glauben musste. Ich ging in mein Büro und danach zum Friseur. Nach einer heftigen Diskussion tat er, was ich ihm aufgetragen hatte. Eine Stunde später sah ich aus wie David Hasselhoff. Mit dieser perfekten Tarnung machte ich mich auf in die Starlet-Diskothek. Die Bar war geöffnet. Bist wohl ein ganz cooler, hm? Na klar, cool wie abgefrorene Zehennägel. Mal was anderes, Kleine. Gibt es hier was zum Reinziehen? Reinziehen? Stehst auf Koks, hä? Genau. Man hat mir gesagt, dass ich hier was kriege. Hinten, auf der Toilette. Dort, wo privat draufsteht, da kriegst du, was deine Nase begehrt. Echt gut drauf heute, hä? Ich ging nach hinten. Die Tür war verschlossen. Ich klopfte. Als sie mir öffnete, sah ich das Muttermal zum ersten Mal in Natura. Es war noch neckischer als auf den Fotos. Hast du Referenzen? Und wie. Aber ich will mich hier nicht um einen Job bewerben. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Könntest auch ein Bulle sein. Darin kennen Sie sich doch aus, oder? Wie soll ich das verstehen? Deutlich, wenn's recht ist. Hier, dieses Foto ist meine Referenz. Scheiße. Hat keinen Sinn mehr, Bianca. Der Fahnder steht schon auf der Fahndungsliste. Ich habe gewusst, dass es so kommen würde. Sie ging zwei Schritte zurück und lehnte sich an die Wand. Ihre Arme verschränkte sie vor ihrem Busen. Sie holte tief Luft und begann dann wortreich auszuatmen. Als dieser Typ auftauchte und behauptete, er sei mein Vater, war ich zuerst völlig perplex. Ich habe mir nie große Gedanken darüber gemacht, wer mein Vater war und ob er noch lebte. Aber dieser Typ, nein, das konnte nicht sein. Ich versuchte, ihn abzuwimmeln, aber er verfolgte mich. Und dann traf ich mich mit Ralf und er knipste uns. Ralf drehte schier durch. Er notierte sich seine Autonummer. Und eine Woche später ging er zu ihm und erschoss ihn. Ich habe tagelang auf ihn eingeredet, aber es half alles nichts. Ich habe früher schon gedealt. Ralf hat mich angesprochen und mich gefragt, ob ich für ihn Koks verdienen würde. Er hatte als Fahnder ständig die Möglichkeit, Koks abzustauben. Er glaubte, dass der Typ ein Detektiv sei oder etwas Ähnliches. Naja, ich glaubte ihm ja auch nicht, dass er tatsächlich mein Vater war. Ein großer Irrtum. Hier, schauen Sie sich mal dieses Foto an. Aber das kann doch nicht sein! Erst jetzt begriff Bianca, dass es tatsächlich ihr Vater war, der sie an jenem verhängnisvollen Abend vor der Disco angesprochen hatte. Ich ließ sie allein mit ihrem Koks und den Tränen, die über ihre Wangen und das kleine Muttermal kullerten, und machte mich auf die Suche nach Ralf, dem Fahnder. Aber er war schon über alle Berge. 3 Wochen später verhaftete man ihn auf Mallorca. Polizisten haben einen seltsamen Geschmack, selbst dann noch, wenn sie die Seite wechseln.